Leben schön und du bist alt. Ich bin schön und du bist alt. Falten im Gesicht stehen mir nicht, denn ich bin schön und du bist alt. Wie ein Wald, so kalt wie Eis. Ich bin schön und du bist alt. Ich bin schön und du bist alt. Warzen auf dem Arsch find ich schlecht, denn ich bin alt und du bist schön. So schön, so schön wie ein Föhn. Schönes Brot, schöner Wein, schöne Scheiße.